Grenzen fühlt mein Herz, wenn du mich küsst. Liebe ohne Grenzen fühle ich, wo du auch bist. Liebe, die so groß ist, dass mein Herz sie nicht mehr fasst. Liebe, die mein Los ist, weil du mich so verzaubert hast. Früher kannt ich die Liebe immer nur kurze Zeit. Nun wünscht ich mir, sie bliebe bei mir alle Grenzen fühlt mein Herz, wenn du mich küsst. Liebe ohne Grenzen fühle ich, wo du auch bist, wo die Sterne glänzen, hat mein Lieben noch kein Ende. Liebe ohne Grenzen, die in mir loht und mein Herz verbrennt. Mein Herz verbrennt.